Genügt es, um gerettet zu werden, dass Jesus Christus für uns gestorben ist? Das ist die protestantische Doktrin, die eben zwischen objektiv und subjektiv nicht unterscheiden. Um gerettet zu werden, genügt es nicht, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, sondern es ist notwendig, dass die Frucht und die Verdienste seines Leidens und Todes einem jeden von uns zugewendet werden, was vor allem durch die von Jesus Christus selbst dafür eingesetzten Sakramente geschieht, die hauptsächlichen Gnadenmittel sind, weil die Sakramente. Da aber viele die Sakramente entweder gar nicht oder nicht würdig empfangen, machen sie den Tod Jesu Christi für sich selbst unwirksam. Immer Mangel an Mitwirkung, entsprechender Disposition, um die Sakramente zu empfangen, richtig, würdig zu empfangen, führt dazu, dass viele Seelen nicht gerettet werden, sondern verloren gehen, weil sie eben entsprechend nicht tun, was es braucht, um an der Erlösung teilzuhaben, um die Früchte der Erlösung, die Jesus Christus für alle gewirkt hat, zu erlangen. Das ist das Ende vom 4. Artikel. Das Leid und Sterben Jesu Christi.